Kulturradio. Die Kunst zu hören. Hörspiel. Und dazu herzlich willkommen. Wir präsentieren Ihnen heute eine Ursendung. Früher spielten Kinder Räuber und Gendarm. Inzwischen verbringen ganze Generationen von Halbwüchsigen ihre Freizeit als Ego-Shooter vor dem Computer. Leichen pflastern die Wege dieser Welt. Einer Welt, auf die die Erwachsenen jeden Zugriff verloren haben. Das Hörspiel »Der Krieg der Söhne« von Barbara Kenneweg erforscht spielend und dokumentierend die virtuellen Kriegszonen der Kinderzimmer. Habt ihr Salzmittel für Bomben an Bord? Ja. Okay, gut. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt. Gleich. »Der Krieg der Söhne«. Ein Hörspiel von Barbara Kenneweg. Okay, gut. Gehen wir. Unsere 4-Lenk-Laserbatterien werden genügen. Mit Musik von Lula Romero. Glaube ich zumindest. Er sollte die Verwandlung von Kafka für den Unterricht lesen. Gregor liest aber nicht. Nie. Also sagte ich, okay, wir lesen das jetzt zusammen. Hat natürlich nicht geklappt. Ich habe ihm dann die Verwandlung vorgelesen, am Stück. Er hat tatsächlich zugehört. Am Ende hat er gesagt, dass er da nichts mit anfangen kann. Genau, also alle drücken auf Y und haben jetzt die Pistole. Y. Alles klar. Juhu! Jetzt mal gucken, welche ich nehme. So. Alter, oh mein Gott, was? Vince, was ist mit dir los? Das ist mein Ding, Alter. Ja, hallo, ich bin Anke. Ich hatte euch die Mail geschrieben und ich bin sehr dankbar, dass ihr heute hergekommen seid. Ich freue mich einfach, dass ich mich heute mal hier mit anderen austauschen kann. Wer ist denn da hinter mir? Huhu. Hallöchen. Ich möchte gern erschossen werden. Ich bin die Doro. Ich bin ja extra heute hierher gekommen. Das zeigt ja, dass ich also auch schon eine gewisse Not empfinde. Boah, Alter, wurde der zerfetzt. Granatenkacker. Halleluja, Halleluja. Helge hat sich dann mit 13 von seinem eigenen Geld einen Computer finanziert. Also ich habe das abgelehnt. Und er hat gesagt, dass alle in der Klasse so einen Computer haben. Und er möchte das auch. Ja, dann habe ich das also erlaubt. Und damit fing dann das alles an, dass das eben nicht nur so für die Schule war. Dann kamen die ersten Spiele und das Vernetzen mit anderen, der Druck auch, was andere alles haben. Ja, und jetzt ist es so, dass er mit 15 einen großen Teil des Tages halt auch an diesem Laptop verbringt. Ganz dumpfer Schuss. Oh. Direkt in die Brust, Alter. Yes! Der nächste. Und noch einer. Oh nein! Yes! Schon langsam ein Prestigeduell, Alter. Er geht halt auch oft zu spät ins Bett aus meiner Sicht. Und ich mache mir da große Sorgen um seine Gesundheit und natürlich auch um die Zuverlässigkeit und die Leistung in der Schule, die Noten. Pisser! Steht diese Karte überhaupt? Ah! Nee. Hier ist Feuer. Ich bin gegen Feuer immer. Ja! Was? Ha! Hast du etwa gewonnen? Nein. Doch. Ich habe gesiegt. Gegen euch drei. Gesiegt. Ja, hallo. Ich bin Gabi. Und ich bin heute hier, weil ich mir tatsächlich Sorgen mache. Alter, ich hab viel früher geschossen. Ja, aber auch Mensch. Sehe ich da eine Träne? Fuck. Nein, nein. Yes! Pieks. Fuck you. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. So eine Scheiße, ey. Wo ist denn die ganze Liebe hin, Leute? Also es ging beim Fabian los, dass er sich zur Jugendweihe einen Computer gewünscht hat und auch selber ja das Geld von der Jugendweihe dazu verwendet hat, sich dann einen Computer zu kaufen. Und das wurde dann einfach immer mehr und Verbote halfen nichts. Leck mich am Arsch. Da komm! Komm, Gregor! Vinzi, Vinzi, Vinzi! Nein, Vinz! Bleib doch stehen, Junge! Bleib doch stehen! Wenn ich jetzt kriege, ja. Jawohl! Oh nein, du Arschloch! Ich hab's nicht gecheckt. Er geht noch zur Schule. Da bin ich sehr froh, dass er das schafft. Er kommt natürlich morgens oft zu spät, weil er nachts zu spät ins Bett geht, weil er so lange spielt und macht nichts für die Schule. Er macht keine Hausaufgaben, dafür hat er keine Zeit. Wenn er nach Hause kommt, setzt er sich zum Spielen vor den Computer. Ja, das ist sein Lebensinhalt. Oh, nein, nein, nein. Da sind wir, Alter. Das bin ich, Mann, Junge! Oh. Es tut mir leid, ich erkenne es einfach nicht. Wenn sie feiern, ja. Boah, super. Boah, Junge! Jetzt stehe ich nur noch neben deiner Leiche, Gregor. Versuche halt einfach nicht zu sterben. So ein Pisser. War nicht ein Pisser. Ja, sein Tagesablauf ist sehr verschoben. Also er kommt oft morgens zu spät oder am Wochenende schläft er bis 18 Uhr oder ja, er hat sich auch schon mal von der Schule, er ist dann einfach nicht hingegangen, weil ein wichtiges Ereignis in der Nacht anstand. Da ist um 12 Uhr ein neues Spiel rausgekommen und das musste er dann unbedingt spielen. Killing, killing, killing, killing, killing, killing, killing, killing, yeah! Ey, ich fick dich tot. Ja, komm doch. Mach ich auch. Kleines Arschloch. Ja, ja. Ey, ich seh dich auch schon wieder. Nee, das bist du, Tobi. Tobi, hör auf zu campen, Alter. Ich mach doch. Ich campe? Scheiße. Klar, du heißt denn das jetzt schon? Du schimmelst da ich oben auf irgendeinem scheiß Balkon. Also, natürlich denke ich jetzt, dass ich damals viel zu inkonsequent war. Und ich habe mir damals auch nicht solche Gedanken gemacht, dass das mal so ein Riesenproblem wird. Es hat ihm einfach auch wirklich Spaß gemacht. Wieso hätte ich ihm das wegnehmen sollen? Ja, und dann war es einfach damals zu der Zeit für mich sehr wichtig, auch wieder beruflich mal auf einen grünen Zweig zu kommen, weiterzukommen. Ich habe Weiterbildungen gemacht und war da natürlich auch nicht so viel zu Hause. Und mein Mann konnte auch nicht jetzt da einfach mal zurücktreten. Tja, und das war dann einfach auch praktisch, dass der Junge beschäftigt war. Wir sind auf einem guten Weg, Kasper. Wir müssen einfach Gregor kaputt machen. Einfach Gregor kaputt machen. Warum immer ich? Ey, Alter, ist auf wie kann denn das möglich sein? Wie die Enten, Alter. Beide? Ach, geil. Beide hintereinander. Ah, fuck, ist das doch. Ist das durch? Killing, yeah! Was macht ihr zwei eigentlich? Was soll der Scheiß? Ja, die killen dich durch den Spaß hier. Was für ein Loser? Halt die Fresse, Mann. Was machst du eigentlich? Ey, Gregor, beruhig dich. Was, meine Mutter? Halt die Fresse, Junge. Komm, hol mir doch mal raus. Was willst du denn von mir? Ey, Gregor, was wollt ihr eigentlich? Gregor, du nervst! Angefangen hat es bei Gregor so circa mit 11, 12. Ist langsam mehr geworden und ungefähr seit er 15 ist, spielt er halt nur noch. Ab da ging es dann auch in der Schule bergab. Und das, obwohl er ihm vorher alles immer sehr leicht gefallen ist. Also er ist überhaupt nicht dumm und also hätte wirklich alles machen können. Ja, und jetzt wird er bald 20, hat die Berufsschule geschmissen. Ich habe ihm ein Praktikum besorgt bei einem Bekannten. 2 Monate haben die das mitgemacht. Er ist einfach nicht gekommen. Ja, dann war das auch vorbei. Was soll der Scheiße? Hör doch auf, mich abzuballern! Was ist das, Mann? Das macht der meisten Spaß. Ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße. Hau ab, Alter! Komm, hau ab! Ja, ich hau ab! Ich komm auch nicht wieder. Ich zock eh lieber allein. Herr Gregor wird jetzt 20. Hatte noch nie eine Freundin. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Woher? Also wo soll er die denn kennenlernen? Naja, und inzwischen geht's mir eh um ganz andere Sachen. Also ich meine, wie soll der überhaupt jemals auf seinen eigenen Füßen stehen und von mir finanziell unabhängig werden? Jetzt spielen wir eine kleine Singleplayer-Welt. Ach, warte, wie heißt wir müssen noch kurz die Sounds aufziehen. Muss Mastervolumen überhaupt mal anstellen. Alter, schöne Musik. Down und Singleplayer und New World 45364. Und wenn ich zu Hause bin, dann zockig. Und tot! Wer? Du neist mich! Oh mein Gott, du Hurensohn! Du schon wieder, ey! Du bist so eine Missgestalt! Wenn Leute mich anrufen, gehe ich meistens einfach gar nicht ran. Und verrecke, du Bastard! Modernere Spiele, die halt wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, also manchmal auch 40, 50 Stunden oder so, ist auch ein bisschen krankhaft, aber das ist irgendwie, es hat sich so durchgesetzt. Wenn man 1,5 Stunden die Woche spielen kann nur, dann ist man natürlich sehr verleitet, dass wenn die Eltern dann schlafen abends, dass man dann doch nochmal die Xbox anschalten und nochmal 2 Stunden spielt. Meine Mutter findet es, glaube ich, einfach nur abstoßend. Natürlich sind die Eltern manchmal genervt, aber gut, so ist es. Also uns halt gesagt, hör doch mal auf, hier zu zocken, guck doch mal raus, draußen ist Sonne, ist wunderschön draußen. Oder wenn ich 2 Stunden mich hinsetze und lese, habe ich kein Problem mit. Da habe ich auch nichts mit anderen. Beim Spielen interagiere ich ja mit anderen Leuten. Was? Ich habe ihn noch zuerst getötet! Dann sage ich immer noch, dass ich jetzt mal nach oben gehe, E-Mails checken oder irgendwie so einen blöden Scheiß. Und dann kommt sie hoch und sieht, dass ich halt zocke und dann ist es mir immer noch unangenehm, obwohl sie mich nicht mehr drauf anspricht. The Doctor, wer denkst du, wer du bist, Mann? Haben deine Eltern dich nicht geliebt? Also sie macht das eher sehr subtil. So, sie sucht dann nicht das Gespräch oder so. Ist auch nicht so ihr Style. Sie lässt eines erspüren. Du schon? Oh, schon wieder? Nein! Ui. Also weil diese Spiele sehr menschenverachtend oder lebensverachtend sind, finde ich, mich das aber trotzdem nicht davon abhält, das zu spielen. Deswegen habe ich da ein schlechtes Gewissen oder mir das auch selber nicht so ganz eingestehen will, dass ich das eigentlich so viel spiele und dass das eigentlich so ein großer Teil meines Lebens ist. Man lernt ja da neue Leute kennen. Die Leute gibt es ja in echt und die haben ja, das sind ja keine anderen Freunde, als man sie irgendwie in der Schule findet, bloß dass man sie eben nicht so sieht. Das passiert schon. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Sucht nennen, aber das was Suchtähnliches da irgendwie so durchgreift. Da waren wir, also mal, es gab eine Zeit lang, da waren mir die Freunde einfach lieber. Ey, willst du mich verarschen, du Franzosensau? Franzosen können echt nichts, ey. In jedem Spiel nerven sie einfach nur unglaublich. Und man das erstmal so merkt, dann ist das schon beängstigend, was so eine Konsole mit dem Untermenschen. Die meisten Leute, die ich da kennengelernt habe, waren einfach irgendwelche Fremden dann. Ey, du bist so ein Hurensohn, ich schwöre, du bist so eine argentinische Fettscheiße. Wenn man denkt, die sind sympathisch und so und man möchte wieder mit denen Runden spielen, dann kann man die auch als Freunde hinzufügen. Es ist nicht nur so, dass Fabian seine Nächte spielend verbringt, sondern es ist wirklich auch manchmal so, dass ich nachts aufwache, weil er in seinem Zimmer flucht. Also er spielt mit Kopfhörern und hört sich dann selber wahrscheinlich gar nicht und er ist dann über irgendwelche Sachen im Spiel so enttäuscht, dass er wirklich lautstark flucht, sodass ich im Bett stehe und ich gehe dann auch zu ihm und sage, das geht nicht. Hier sind auch Nachbarn im Haus und ich möchte auch nachts schlafen. Ja, er entschuldigt sich dann kurz. Und es passiert aber auch, dass ich mich hinlege und gleich wieder im Bett stehe und es nochmal losgeht. Also ich erlebe das aber nicht so mit Entschuldigung und da tut mir leid, Mama. Ich erlebe eigentlich auch schon ganz schöne Aggressionen bei meinen Kindern, die dann eben einfach sagen, lass mich jetzt in Ruhe, Tür zu und raus. Ich finde das empörend, ja. Ja, wenn ich so zurückdenke, was das für ein süßer kleiner Junge war, so mit 6, 7, hat mir mal Blümchen gebracht und Kleeblätter gepresst, Bilder gemalt und ich verstehe gar nicht, was ist denn da passiert? Also kann mir das jemand sagen? Mama, können wir bitte Lego Chima spielen? Ein paar Minuten. Die Bösen haben das Chi geklaut. Okay, und das ist? Müssen. Das Chi? Da muss man sich das auf die Brust klemmen. So. Also die haben da immer so eine Rüstung und dann haben die unheimlich starke Kräfte. Und wer gewinnt normalerweise? Also normalerweise gewinnen die Lieben. Das ist gut. Der hat andere Kinder nicht geschlagen. Der hat Marienkäfer aus der Pfütze gerettet. Wie kann denn aus so einem Kind ein Typ werden, der 10 Stunden am Tag virtuell Leute abknallt. Oh Gott, ich bin eingeholt worden. Hilfe, verschont mich. Geht wieder her. Oh weia, du hast mich besiegt. Jetzt liege ich hier unten am Boden. Willst du mich töten? Nein. Wirklich nicht? Nein. Wer ist schuld? Hab ich was falsch gemacht? Irgendwer anders? Ist es Zufall, ist es der Lauf der Dinge oder sind es die Gene? Du sollst uns nicht mehr angreifen und wir lassen dich frei. Okay, darf ich denn im Land bleiben oder ja, muss ich woanders hin? Du darfst im Land bleiben. Oh, ihr seid wirklich so lieb. Und ich glaube, ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht doch auch lieb werde. wenn das die Gene sind, wie soll denn so jemand ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden? So, Luis, ich muss noch ein bisschen was in der Küche machen. Ach, fürs Abendessen. Ich muss noch ein paar Möhren schrubben, Kartoffeln schälen. Okay. Und du hilfst? Kartoffeln schälen kann ich nicht. Wir haben auch wenig gemeinsame Mahlzeiten noch. Also es ist schon was Besonderes, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen, weil es heißt dann, ja, ich habe jetzt aber ein Raid, ich kann hier meine Freundin nicht im Stich lassen, dann bin ich raus aus der Gilde, ich komme jetzt nicht zum Essen. Dann muss ich auch wieder neue Sachen säen mit Weizenkörnern und nicht Weizenkringeln. Und jetzt ernte ich erstmal. Man muss sich jetzt aber auch noch was essen, weil man kriegt hier auch Hunger in diesem Spiel. Und den muss man stillen. Der Helge steht nochmal auf, holt sich zu futtern, futtert in sich rein und geht wieder zurück zu seinem Spiel. Aber das jüngere Kind vergisst das einfach. Der vergisst zu trinken und zu essen. Jetzt werde ich mir einen Kuchen backen. Dann muss man an den Crafting Table gehen. Das ist ein Tisch, wo 9 Felder sind und ich meine Sachen, die ich aus der Natur kriege, in der richtigen Reihenfolge anordnen muss. Sonst kommt nur Mist raus. Jetzt habe ich unten die 3 Milcheimer hingetan. In der Mitte ein Ei und oben 3 Weizen. Es fällt mir auf, dass ich meinen Zucker nicht mitgenommen habe. Deswegen kann ich nochmal alles wegmachen. Und meinen Zucker holen. Da gibt es eine ganze Sparte, wo sich Leute einfach sagen, wir wollen nichts mehr mit diesen aggressiven Spielen zu tun haben. Wir wollen jetzt Spiele produzieren, die friedlich sind und wo man was erschafft. Und das finde ich dann wieder ganz toll. Obwohl ich es nicht spiele selbst, weil ich es affig finde. Okay, also wo gehen wir hin? Warte mal. Mal gucken, was machen wir? Jemen. Nee, da campen die ganze Zeit auf diesen Dächern. Aber es sieht schon geil aus mit dem Meer. Eigentlich sollte man da auch mal hinfahren. Geile Grafik. Er ist einfach besser als deine Falten, Mama. Ich hab keinen Bock auf deine Augenringe. Overflow. Peshawar. Pakistan. Großartige Stadtkämpfe in den überfluteten Straßen, okay. Hijacked, luxuriöse Yacht, rasende, jedoch kontrollierte Gefechte auf engem Raum. Das ist gut, das kann ich vielleicht machen. Alt werden ist so uncool. Das glaubst du nicht. Okay, also auf welche Karte gehe ich? Express. Schnellzugbahnhof in Los Angeles, okay, pass auf. Spielregeln 25 Kills auf 10 Minuten, okay, alles klar. 3, 2, 1... Komm, mach, lade, lade. Mach. Hab ich dich enttäuscht, ja? Ich weiß, ist nicht so leicht, das Leben. Karriere ist kein Zuckerschlecken. Und der Mann nie da. Papa. Papa. Papa. Bam, hast du mich nicht gesehen? Stirb. Gut, 100 Punkte. Der Fliesenboden, der war auch mal nicht rot. Also ich mache mir einfach wirklich Sorgen. So wie eine Mutter, der ein Kind einen Klumpfuß hat. Ja, dann fragt man sich doch auch, wie soll der Junge Freunde finden? Die wollen doch alle springen, rennen, Fußball spielen. Ja, und später, wie sieht das aus, wenn er einen Job sucht, beim Bewerbungsgespräch? Das macht sich ja auch nicht gut im Betrieb, so ein Klumpfuß. Und wie soll er eine Frau finden? Ich meine, welche Frau verliebt sich in einen Klumpfuß? Ja. Ja. Und was mein Sohn hat, ist ja noch viel schlimmer als ein Klumpfuß. Der ist mit seinem Computer zusammengewachsen. Der Computer ist ein Teil von ihm. Ja, ja. Ja, ich verstehe Sie, wirklich. Aber wissen Sie, wer will das letztlich beurteilen? Das ist schwer zu sagen. Solche Diskussionen hat es schon immer gegeben. Zu meiner Zeit waren es Discos und Rockmusik. Jetzt sind es PCs. Die Alten denken immer, sie haben Recht. Und das war schon immer so, seit Menschengedenken. Aber dann frage ich mich, wollen Sie mir wirklich sagen, na klar, Rockmusik toll und Diskotheken ist eine prima Sache. Ich habe auch schon mal Gras geraucht und so, ne? Und, aber die Computerspiele, das ist wirklich das Böse. Haben Sie sich eigentlich schon mal damit befasst, was er spielt? Und das Wichtigste ist, und das sage ich allen Eltern, ne? Bleiben Sie dran. Hören Sie zu. Versuchen Sie, Ihre Jungs zu verstehen. Ein Champion, Midlane, Toplane, der Hund will supporten, Botlane gehen. Muss ich erstmal den Jungler, den Blue Buff oder den Red Buff und dann die Minions noch nicht gespawnt. Ja. Trinity Force, die Monster spawnen dann, Tech Speed, Twitchern. Wenn ich dann wieder in den Shop gehe, dann kann ich wieder upgraden, dann bin ich Torture Cutlass, das ist ein AD, das ist ein AP. Dann kann ich meine Vampir-Zepter dazu upgraden. Leute, die ich kenne, spielen einerseits GTA, wo es halt eine offene Welt ist und man Mist baut mit ganz vielen Waffen, Autos. Man hat so ziemlich keine Regeln. Bosskammer, ja, der bringt das 700 Leben. Pickaxe, Riemenkristall, den Giant Spell. Geld ist halt am Ende sehr wichtig. Also man läuft nur durch die Gegend oder klaut Autos oder fährt durch die Gegend, überfährt Leute, schießt Leute ab. Die Minions sind schon gespawnt. Und wenn man diese Runen kauft, ja, hat man Angriffsschaden, ein bisschen mehr AP, magischen Schaden. LOL ist noch populär, aber mag ich nicht. Es geht nur darum, eine Figur zu haben und auf andere Figuren zu drücken, bis die tot sind. Ziemlich langweilig. Was? Er hat nicht getroffen. Am Anfang ist man nur so 10 Sekunden tot. Und wenn das Game ganz lange dauert und man Level 18 ist oder so, dann kannst du durchaus sein, dass man 70 Sekunden warten muss. Morgana ist dann ein Cage, total okay. Mein Gott, der stirbt. Nein! Er hat mit 10 Leben weg. Das sind hässliche Kugeln, die unten rumfliegen, hässliche Figuren, die die Kugeln schießen. Und dann hast du eine hässliche Lebensanzeige, die irgendwie weniger wird. Der Hund, der tötet mich schon wieder. Tötet er. Also es ist ein richtiges Hobby. Es gibt Leute, die gucken das wie Fußball. Ja, vielleicht ein bisschen wie Fußball. Ja, man kriegt sogar ein Sportlervisum in den USA, wenn man professioneller LoL-Spieler ist. Dann gibt es noch Minecraft, das ist auch sehr populär. Da spielen viele Schichten von jugendlichen Kindern. Da ist man auch eine offene Welt, wie bei GTA. Aber es ist alles so ein bisschen klotzartig. Man kann alle Steine abbauen. Ich bewerfe jetzt das Spiel. Jo, Digga. Habe ich ihn voll hart in eine Mine gelegt. Und dann war er voll krass da reingelatscht. Da hatte ich das krasse zweite Dings da. Und das ist, dann habe ich dann aktiviert, da ist der gestorben. Nein, das wird gelöscht. Was war das denn? War das ein falscher Trooper? Nicht, dass noch mehr von diesen komischen Typen kommen. War nur ein Probeakt. Hinter dir, Alter! Fuck! Okay, warte, ich muss zum Treppenhaus. The enemy is jumping the radar. Ich geh durch den Zug, ich zeig durchs Fenster, ich zeig. Gerling, glaub. Komm, ach, da. Scheiße. Da, wo sind die? Oh, Rauchgranate. Wow, der sieht mich nicht. Was ist mit dem? Ist der dumm? Jede Generation bricht zu neuen Ufern auf. Wir sind zur Marihuana-Ernte nach Marrakesch gefahren. Haben auf Kreta römische Höhlen besetzt und beim Lagerfeuer Terroranschläge auf Kaufhäuser gerechtfertigt. Wir haben uns gefreut, dass die Welt so groß ist, dass es Orte gab, wo unsere Eltern noch nie gewesen waren. Ist das Internet nicht auch eine Welt? Was machen die? Die sind echt dumm. Alles klar. Aber ich hab die auch ziemlich geil durchschaut, ehrlich gesagt. Ich komme vom Flügel. Das checken die alle nicht. Die checken nicht, dass ich von der Seite komme. Und bam, da habe ich einen Bam. Bam, klar. Ist immer dasselbe, aber ich kann das halt. Bam! Ich kann das. Was werden die Jungen im World Wide Web finden? Was suchen sie überhaupt? Das weiß man nicht so genau. Das weiß man immer erst im Nachhinein. Oder behauptet dann etwas. Der versucht mich zu knifen, aber ne. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Wahrscheinlich sucht jede Generation immer nur ihre eigene Welt, die sich von der Welt der Eltern irgendwie unterscheiden muss. Bam! Und wieder gewonnen, Freunde. Danke fürs Spiel. Danke. Sie müssen an die Zukunft denken. Ich meine, das ist auf jeden Fall das, was kommt. Ein weltweites Netz, in dem jeder mit jedem kommunizieren kann und keiner keinen kennt. Das hat auch Vorteile, diese Anonymität. Im Netz brauchen Sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich glaube, meine Frau betrügt mich. Wie finde ich's raus? Ich habe Schulden, keine weiß davon. Mein Mann kommt zu früh. Ich fühle mich durch mein Haustier erotisch angesprochen. Nicht mit mir. Alles geht. Nicht mit mir! Ja, hallo, hallo, hallo, alle zusammen. Unsere digitale Welt. Ich möchte Sie gleich zu Beginn mit den drei großen Plus vertraut machen. Da haben wir erstens Flexibilität, zweitens soziale Kompetenz und drittens Selbstverwirklichung. So, was heißt das? Flexibilität bedeutet, sich jederzeit auf Neues einstellen zu können. 75 E-Mails am Tag, 13 Planänderungen pro Woche, 15 unvorhersehbare Überstunden und dann platzt der Auftrag. Ja, der Job ist weg. Man fängt anderswo von vorne an. 90 E-Mails am Tag, kontinuierliche Konferenzschaltung mit dem Sekretär des Chefs, 3 konkurrierende Teams. Das muss man aushalten. In der digitalen Welt ändert sich alles mit einem Mausklick. Ihre Kinder werden Künstler der Verwandlung sein. Und, ja, könnte sagen, Verwandlungskünstler. Also wenn ich vereinbare und meinen Kindern sage, ich komme später von der Arbeit, was ja einfach auch lebenswichtig ist und häufig vorkommt, dann möchte ich, dass zum Beispiel der Müll rausgebracht ist. Und es kostet mich ganz viel Kraft, immer wieder darauf zu bestehen, dass ich nicht in so eine Alleinversorgerrolle gerate und die Kinder in ihren Spielen verschwinden. Und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet denn heute soziale Kompetenz? Ich meine, vielleicht kommt es Ihnen komisch vor, dass Ihr Kind 387 Freunde hat. Ich habe letzte Woche bei meiner Tochter geschaut, da stand 976 Freunde. Ungelogen. Ja, da brauchen Sie jetzt nicht neidisch werden. Wissen Sie, Sie müssen einfach mal das vergessen, was Sie erlebt haben mit Ihren 3 Freunden aus der Nachbarschaft. Es wird heute nämlich nicht mehr 1:1 kommuniziert. Nicht mehr von Mensch zu Mensch. Eine ganz neue Art der Verständigung wird geboren. Multiple Netzwerke, vergleichbar mit Organismen, atmen Ströme von Informationen ein und aus. Ihre Kinder sind winzige Zellen dieser mächtigen Organismen. Es ist einfach wunderbar, ist nach Hause zu kommen und zu sagen, ich scheiße jetzt einfach mal auf alles. Underpass. Die Map ist einfach nur, da regnet es die ganze Zeit, man sieht nichts. Alle rennen mit Thermalvisier rum. Diese Map ist die größte Scheiße. Dann sind da noch so ein paar Slums. Setz mich einfach davor, schalte einen Kopf aus, nimm halt einen Controller in die Hand und ein Spiel einfach wie wild. Geneigt natürlich wieder von dieser argentinischen Steakgeburt. Oh. Und mach diese Aufgaben, die da von mir erwartet werden. Also du gehst dann immer zu irgendwelchen Leuten und kriegst Aufträge oder Aufgaben. Und die erfüllst du dann halt und dann fühlst du dich toll, wenn du das wunderbar geschafft ja, hast. Ja, wie soll ich denn hier irgendwas reißen? Man kann nicht sich draußen bewegen wie ein anständiger Mensch. Warum ich spiele, ist vor allem, weil ich mich auf etwas konzentrieren kann, was mir vorgegeben ist. Wenn man dann total verliert, ist man natürlich danach nicht besser gelaunt. Aber wenn es dann eben mal gut läuft, da freut man sich vielleicht ein bisschen, das ist ein kleiner Erfolg am Tag, wenigstens etwas geschafft. Nun, ich krieg den Kill nicht, weil er sich selbst tötet. Seine Made. Egal, was passiert, es geht irgendwie weiter. Ich kann 1000 Mal sterben, ist eigentlich scheißegal. Ich bin tot! Wenn es einfach schlecht läuft, dann habe ich mal Controller irgendwie gegen die Wand gekloppt. Ja, ist ja klar. Der ist da nicht. Das sind keine Alterserscheinungen vom Controller. Ich habe 2. Der andere ist kaputt. Mit 14 Jahren habe ich meinem Vater das Brötchen aus der Hand geschlagen, weil ich so in Rage war, dass ich nicht auf diesen verdammten Turm raufkam. Schämt euch! Du sitzt vor diesem Ding und denkst halt so, fuck! Und bist in den Schultern total verkrampft, du bist im Rücken total verkrampft. Also eigentlich ist es nicht erholend, obwohl die Idee erholend ist. Er rennt zur nächsten Camper-Ecke in diese Slums rein. Was ist das für ein... Oh, und tötet mich auch noch. Da hast du was geschafft. Vor allem fühle ich mich leer, ausgepumpt und verkrampft. Das klingt jetzt total negativ. Ist es auch eigentlich. Macht Spaß mit euch. Macht richtig Spaß mit euch. Ich finde das noch nicht gut. Überhaupt nicht. Ey, was ist das denn? Also diese Erkenntnis macht nicht unbedingt klüger, sondern es kommt immer wieder. Und die ist immer wieder sehr erschreckend. Ey, was ist das denn? Ey, was ist das denn? Bam, bitches. Also das Einzige wirklich, was bei uns funktioniert, immer noch, wenn wir irgendwas von Fabian wollen, dass wir sagen, wir schalten das Internet aus. Wir machen es dann auch wirklich aus und dann flucht er, dann schreit er und dann kann es auch passieren, dass ein Wäscheständer durch die Gegend fliegt und er wird dann sehr unflätig in seinen Ausdrücken, macht dann aber die Sachen schnell bringt schnell den Müll raus, räumt schnell oberflächlich sein Zimmer auf oder zeigt irgendwas, was er für die Schule gemacht hat. Und dann wurde ja versprochen, dass es dann wieder an ist und dann spielt er dann weiter. Ja, also damit habe ich auch immer gedroht, dass ich alles ausmache. Und einmal habe ich es dann wirklich gemacht. Und Gregor ist komplett ausgerastet. Und das Ganze endete dann damit. Ich wusste, dass es schlimm werden würde. Das wusste ich. Ich hatte mich in dem Zimmer, wo der Internetanschluss ist, verbarrikadiert. Tür abgeschlossen. Und noch die Kommode davor gerückt. Blödsinn. Natürlich. Sitze da. Herzklopfen. Hör, wie meine Sachen zu Bruch gehen. Vor Schreck keine Träne zu weinen. Gregor schreit hinter der Tür. Droht. Schlägt gegen die Tür mit irgendeinem schweren Gegenstand. Mit dem metallenen Stuhl aus der Küche? Die Tür geht jetzt jeden Moment zu Bruch. Dann wird er vor mir stehen, mein Sohn. Zwei Köpfe größer als ich. Doppelt so schwer. Voller Wut. Wo ich nur noch Angst habe. Ich nehme mein Telefon und ich will die Polizei rufen. Ich rufe die Polizei. Zum Schutz gegen meinen Sohn, den ich 20 Jahre lang mehr als jeden anderen geliebt habe. Ich heule auf das Telefon und ich frage mich, ob die Tränen jetzt das Handy kaputt machen, ob sie es kaputt machen, bevor die Verbindung zustande kommt. Es ist damit geendet, dass er die ganze Wohnung zerdeppert hat und ich fast die Polizei angerufen hätte. Ich möchte auf keinen Fall auch mich körperlich auseinandersetzen und auf keinen Fall will ich meine Kinder so verlieren, dass ich vielleicht auch noch Ängste entwickle. Ich werde das nicht zulassen. Give me a break. People don't want freedom. They want boundaries, rules. Ich kann das. Geil. Gregor, lass uns mal bitte reden jetzt. Gregor, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich mache mir wirklich richtig Sorgen. Ich schlafe nicht mehr, ich renne zur Beratung, ich renne zum Therapeuten, ich besuche Vorträge, ich habe sogar eine Selbsthilfegruppe gegründet. Aber es nützt alles nichts. Ich erreiche dich einfach nicht mehr. Du bist so weit weg. Gregor, Mama, das kann so nicht weitergehen, wir müssen was machen. Mama, was willst du eigentlich von mir? Das ist doch mein Leben, mir geht's gut, wirklich. Alles in Ordnung. Mir geht's nicht gut. Doch, es ist wirklich alles gut. Nein. Mama, ich spiele doch nur. Du musst dich behandeln lassen. Das ist kein Spiel. Ich muss mich nicht behandeln, Mama. Das ist eine Sucht. Vielleicht musst du dich behandeln lassen. Wie wär's denn damit? Ich muss mich behandeln lassen? Sobald du nach Hause kommst, hängst du vom Rechner und chattest mit deinen Freundinnen. Jetzt hör doch auf damit. Du guckst nach Sonderangeboten für deine Klamotten, für deinen tollen Beruf. Nein, darum geht's doch überhaupt nicht. Das ist doch so. Zwei Markenblusen zum Preis von einer. Das ist doch dein Ding, ha? Ein 15-Euro-Gutschein. Aber nur, wenn du den Newsletter abonnierst, Mama. Nur, wenn du den Newsletter abonnierst. Du musst immer die tollsten Kleider anziehen für deinen Job. Immer die tollsten Kleider. Und im Designer-Outlet. Guck, ich weiß, Mama. Aber weißt du was? Das kotzt mich richtig an. Deine scheiß spießige Shopping-Sucht. Und weißt du, warum mich das ankotzt? Weil es mittelmäßig ist, Mama. Du bist mittelmäßig. Ja, geh doch shoppen, Mama. Geh doch. And that's where I come in. Von den Hippies sind auch einige im Irrenhaus gelandet, andere im Knast, ein paar wenige gleich im Grab. Drogen, Malaria, krumme Geschäfte. War deswegen alles schlecht? Von Magellans Expedition um die Welt sind 18 von 237 Leuten zurückgekehrt. Im Internet gehen vielleicht 18 von 237 runter. Der Rest taucht wohlbehalten wieder auf. Drohnen, verborgene Drohnenanlage inmitten des Dschungels von Myanmar. Tolle Langstreckenkämpfe im Zentrum, unterhaltsame Nahkämpfe in der Anlage. Ja, gehen Sie erstmal nicht sofort davon aus, Ihr Kind könnte unter den Opfern sein. Stellen Sie sich lieber vor, er wird eines Tages als Pionier gefeiert. Ah, warte, Aftermath. Die Innenstadt von Los Angeles. Häuser kämpfen nach QR-Drohnenangriffen. Das sieht geil aus, alles im Arsch. Überall Trümmer, das ist geil. Egal, ich mach Aftermath. Boah. Alles am Arsch, da die Ecke brennt noch. Also Hydranten, die rumstehen. Fuck, ey. Das hat keiner überlebt bei dem Angriff, ey. Fuck. Bisschen aus wie 9-11. Alter. Geil, guck mal, das Büro. Hier kommen noch die Funken raus. Kaputt. Alles. Alles kaputt. Geil. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich Kind war, wie wir jeden Tag draußen waren und mit anderen gelaufen sind, Höhlen gebaut haben. Diese Erfahrungswelt haben unsere Kinder nicht mehr. Die haben sie nur am Bildschirm. Ja, also ich war als Kind auch die ganze Zeit draußen, stundenlang, ohne irgendwelche Erwachsenen. Aber heutzutage ist ja sogar der Abenteuerspielplatz eingezäunt und das Plakat mit den Regeln hängt vorne am Tor. Die Kinder sind dauernd per Handy erreichbar. Aber in ihren Games, da nicht. Da können sie machen, was sie wollen. Das ist ihre Welt. Also Fabian hat keine Hobbys mehr, außer diese Computerspiele. Er hat früher auch Sport gemacht oder Musik mit Freunden gemacht, aber das wurde immer weniger und hörte irgendwann ganz auf und es gab keinen Ersatz. Wenn er sich jetzt mit Freunden trifft, dann ist es vor dem Computer, um gemeinsam Spiele zu spielen. Ganz selten treffen die sich auch im realen Leben, aber selbst dann wird Computer gespielt. Es ist kein anderer Inhalt mehr da. Da oben steht einer. Warte. Ich hab den. Bam! Headshot! Oh, fuck, wie der fällt. Guck mal. Ah, das hat bestimmt wehgetan. Voll auf den Kopf, Alter. Das sieht ein Parkhaus. Oh, guck mal, da oben das Loch, Alter. Fuck. Was ist denn hier passiert? Die ganzen Wolkenkratzer am Arsch. Das sieht geil aus. Das haben die geil gemacht. Ich finde das schon sehr interessant, wenn man jetzt das Internet mal als Welt nimmt, dass es auch wieder zu 90% von Männern gemacht wird. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es da immer ums Kämpfen geht, ums Gewinnen und die anderen aus dem Weg räumen, Waffen, Krieg halt. Guck dir den Krater an, Mann. Oder das Ölpipeline, ist alles am Arsch. Das Feuerwehrauto, das konnte auch nichts mehr retten. Was steht denn da? Los Angeles Business Center. Bam! Nachladen, ne? Caution, wet floor. Ja, das bringt mir auch nichts mehr. Es muss was Männliches sein, diese Auseinandersetzung mit Waffen und gegeneinander. Und Mädchen bauen eher ihr Nest und bauen sich was auf. Okay, warte, da ist einer. Jetzt muss ich pinkeln. Scheiß drauf, egal. Warte. Fatz! Krass, Alter. Ich führe, wie 10-4. Ich zerstöre die alle. Was ist mit denen? Die liegen alle am Boden. Nichts zu retten. Das bringt mir auch nichts mehr. Ich glaube auch nicht, dass Fabian deshalb in der realen Welt ein gewalttätiger Mensch ist, weil er diese Spiele spielt oder ein gewalttätiger Mensch wird. Natürlich wird es irgendwas in seinem Hirn, irgendwas passiert da, wahrscheinlich. Guck mal, der Brunnen. Ist da Wasser? Kann ich reinschießen? Bam! Ein geiler Effekt mit dem Wasser. Deren Welt. Alles kaputt. Vielleicht unterschätzen wir das ja auch, wie wichtig dieser Überlebenskampf für die Jungs ist. Und wahrscheinlich steckt ihnen das auch ganz tief in den Knochen, diese alten Werte, dass sie sich beweisen müssen, dass sie die großen Helden sind, dass sie überhaupt wer sind. Man spricht ja auch von der Krise der Männlichkeit. Aber sind dann die Mädchen auf der Überholspur? Denn die nutzen ja ihre Chancen dann realer, im richtigen Leben voranzukommen, mit Schulabschlüssen. Vielleicht lastet dann auf unseren Jungs zu viel Druck. Was ist denn das? modernes Kunstding. Kann ich das kaputt machen? Bam, bam, bam, bam! Wow, geil! Hast du gesehen? Man kann alles kaputt machen hier. Wow. Bam, bam, bam, bam. Arsch, Arsch. Bam, bam, bam, bam. Stau, Stau. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, Arsch, Arsch. Bam, bam, bam, bam. Stau, Stau. Es gibt ja auch Spiele, die sehr gern von Frauen gespielt werden. Die gehen mehr in die Richtung Spiel des Lebens. Da können sie eine Figur komplett entwerfen und ausstatten, von der Haarfarbe über den Grad des Freiheitsbedürfnisses bis zum Bikini. Dann lassen sie sie eine Familie gründen, den Mann eine bestimmte Summe Geld verdienen. Wie lang macht sie Babypause? Wann baut sie sich ein Eigenheim? Färbt sie sich mal die Haare? Ja, das ist bei Frauen sehr beliebt. Sofort abschließen. Ich probiere es, ja? Ich gebe mein Bestes. Okay, Bitches, let's do this. Ich als kleinster von drei Brüdern habe dann auch mal bei meinen älteren Brüdern zugeguckt. Die haben dann natürlich andere Spiele gespielt. Die waren natürlich ein Stückchen brutaler meistens, weil das ja die interessanteren sind. Wehe, du hochgeeckte Missgeburt. Nein, nein, nein, nein. Mit Pistole. Fühlt sich jetzt krass. Wie sehr man sich doch ärgert, wenn man erschossen wird und das ungerecht findet und dann sich halt noch mehr Mühe gibt und dann auch versucht, den, der dich die ganze Zeit erschießt, diesen Peiniger auch in den Kopf zu schießen. Also weil Headshot ist halt so, das ist noch demütigender sozusagen. Je mehr man getroffen wird, desto mehr wird man rot. Und wenn man ganz tot ist, dann sieht man eigentlich aus der dritten Perspektive die eigene Person. Also dann sieht man, wie man selbst umfällt, dann weiß man, dass man gestorben ist. Schon, wenn man halt jemanden tötet in dem Spiel, dass man halt guckt, wie fällt er hin oder so. Also das ist ja auch eine gewisse Perversion. Aber es ist auch interessant. Also wenn ich jemanden in den Kopf schieße, wie fällt er? Wenn ich jemanden erst ins Bein schieße und dann in den Bauch, dass der halt wirklich anders fällt, als wenn man ihn einfach in den Kopf ballert. Weil dann fliegt er nach hinten, so, weißt du? Nein! Wie ich weggeflogen bin. Oh nein, da rennt die Ratte. Stirb. Du auch. Affe mit Waffe. Wie zum Teufel haben die das gemacht? Dass es so echt aussieht, da habe ich eine riesen Faszination für. Finde ich ganz toll. Oh, und du bist auch tot. Es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich jetzt besonders gut jemanden erschießen könnte. Nur weil ich das schon mal fiktiv gemacht habe. So, glaube ich nicht, dass das einen schult. Ich würde auch als Soldat, ich würde dir nicht folgen, was die sagen würden. Du musst jetzt den und den erschießen, würde ich sagen, fuck you. Ganz bestimmt nicht, weil ich einen eigenen Kopf habe und weil ich mir Gedanken mache. Dieser Hurensohn rennt nur mit Pistole rum und killt trotzdem alles, was ihm in den Weg kommt. Ich spiele es einfach, weil ich daran einfach Spaß habe und mir das irgendwie die Möglichkeit gibt, aus dieser Realität, die ja manchmal sehr grau und trist ist, in eine sehr graue und triste Parallelwelt zu gehen. Oh, gestorben, Missgeburt. So, und du auch. Jetzt holen wir hier ein bisschen auf. Also ich verstehe das alles überhaupt nicht. Mein Opa ist bei Stalingrad gefallen, ist da jemand nicht verreckt für Nazi-Deutschland und als Studentin, noch im Kalten Krieg damals, ich bin auf jede Friedensdemo gerannt und jetzt schießt mein Sohn bei Call of Duty Leute mit Turban ab. Also wie kann denn das sein? Also ich finde das alles so erschreckend, wenn das so selbstverständlich in ihren Kinderzimmern schon ist. Das macht mich ganz verzweifelt und hilflos. Wo ist denn dieser Gedanke, dass wir gegen Kriegsgefühle erziehen wollen? Ich frage mich einfach, wer überhaupt auf so eine Idee kommt, solche Spiele zu entwickeln. Dass auch nichts unternommen wird von der Politik dagegen. Also da geht es doch auch wieder nur ums Geld. Ich bin richtig froh, dass du das nochmal erwähnt hast, dass wir so alleingelassen werden. Und dass ich finde schon, dass da die Gesellschaft viel mehr Verantwortung übernehmen muss. Das ist doch so brutal eigentlich. Ich bin richtig entsetzt darüber, wenn Menschen auf Menschen schießen. Wie kann das denn ab 16 erlaubt sein? Letztlich ist es doch alles schon so gedacht, dass sie aus den Minderjährigen maximale Geldsummen rauspressen. Und wenn sie süchtig werden, ja, dann umso besser. Dann hat man sie als Kunden sicher. Fabian nutzt sein Taschengeld, um im Spiel sich Vorteile zu erschaffen durch bessere Rüstung, bessere Waffen, die einfach besser aussehen. Und er gibt ja auch im Monat einen beträchtlichen Teil seines Geldes aus, um überhaupt online auch spielen zu können. Und das macht er freiwillig und das ist ihm wichtig. Und es bleibt eigentlich nicht viel Geld für reale Dinge. Aber er braucht auch nichts, weil er sitzt ja die ganze Zeit vorm Computer. Er geht ja nicht ins Kino oder braucht irgendwelche, was weiß ich, Taxigelder oder so. Deshalb reicht ihm das so aus. Irgendwie spüre ich die dunkle Seite hier. Ich auch. Krieg und Gewalt, ist schrecklich. Wo ist denn da jemand? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine Selbstschussanlage. Ja, aber eigentlich finde ich Gewalt totalen Scheiß. Es kann aber auch irgendein Lappen sein, der sich in schwarzer Magie versucht. Nein! sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es interne Schätzungen des amerikanischen Militärs, nach denen nur etwa ein Viertel der Soldaten auf den Feind geschossen hatten. Bei drei Vierteln war die Hemmschwelle, jemanden zu töten, zu groß. Man entwickelte Computersimulationen, die die Schießbereitschaft in der Praxis vervierfachten. Okay, gut. Ich glaube, wir können weiter zum Gefecht gehen. Also, los geht's. Team Deathmatch. Das ist frei für alle. Ihr riecht jetzt nach Separatisten. Nach Separatisten. Eigenartiger Geruch. Ach du Gott, da sind wir wieder. Ist ja gruselig. Ich kann gar nicht laufen. Ich glaube, ich stürze hier gleich wieder ab. Ich blick auch nicht durch. Ich müsste dich, jetzt musst du mir... Hier vibriert schon wieder irgendwas. Waffen wechseln Y, ducken ist B, blaues Nachladen. Was ist A nochmal? Wir hätten uns das aufschreiben sollen. Ja. Da liegt ein Toter. Oh, da war einer. Aua, du hast mich erschossen. Das war ich. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Oh Gott. Ich sehe nur Steine und Himmel. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Was ist denn das da? Warum? Was macht der denn? Achso, das. Jemand hat mich erschossen. Ausgeschaltet von Frischling. Anfangs brauchte man 3 Monate, um ein simples Gefecht zu programmieren. Inzwischen kann man mit einem Klick dem Feind Kaftane anziehen oder Anzüge, schwarze Haut geben oder bronzene, nach Bedarf. Ho, ho, ho, ho, ho. Ihr werdet mich nie vernichten. Die Topografie anpassen, die Lichtstimmung eingeben. Der Ausbilder versteckt Bomben in Cola-Dosen, Müllhaufen oder Hundeleichen. Hey, danke für das Fahrzeug. Und auf immer Wiedersehen. Ich hab da gerade hier auf ihren Kopf von jemandem gezielt, um es nicht anders auszudrücken, und abgedrückt. Das ist doch ein Abgrund hier. Dieses Atmen, was ist das denn für eine Scheiße? Da atmet doch jemand so furchtbar. Ah, oh, jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Ah, Mama Mia, das ist ja echt ätzend. Was ist das denn? Kann das gar nicht aushalten hier. Ich sehe niemanden, aber ehrlich gesagt muss ich dann auch niemanden erschießen. Das ist mir auch ganz recht. Das ist doch nicht zu glauben. Ja, die ist die ganze Zeit hier, alle am Atmen. Ich schieß nur, bin angespannt total und voll im Stress. Das erledigt sich dann immer, wenn ich den Auslöser betätige. Traumata der Soldaten nach dem Einsatz werden mit ähnlicher Software nachbereitet, die aber billiger ist. Da erleben die traumatisierten Soldaten ihr Trauma noch einmal digital. Wieder und wieder, bis sie das Grauen nicht mehr als Grauen empfinden. Wieso schießt er denn jetzt nicht? Ach so, hier schießt man. Shit. Ich kann nicht schießen. Wieso stirbst du nicht? Da steht noch jemand, wer ist das? Ah, ich muss zielen. Shit. Aber ich weiß nicht mehr, wie es zielen geht. Den habe ich erwischt. Aber ich dachte, wir sind ein Team. Aber wieso, wie, ah, da ist die, jetzt hat mich jemand erschossen. Oh, ich hab wen erschossen, oder bin ich jetzt selber tot? Schließen Sie mal die Augen. Stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der der Mensch unabhängig von seinen körperlichen Voraussetzungen tun und lassen kann, was er möchte. Wäre das nicht gerecht? Hab ich dich jetzt erschossen? Ja, du bist tot, nee, du lebst noch, guck mal, du wackelst noch. Oh, ist das furchtbar. Ich schieße mal auf einen da hinten, aber es passiert nichts. Warum? Ich glaube, ich habe nicht die richtige Waffe. Da ist einer gestorben. Nachladen, Tote, hier wieder die Musik dazu. Warum duckst du dich denn jetzt? Das war ich jetzt. Wer war es denn? Wer hat mich denn jetzt rot gefärbt? Ich dich? Ich glaube, ich dich. Tut mir leid. Endlich hast du mal jemanden. Du hast schon zu viele umgeschossen. Jetzt habe ich dich mal erledigt. Guck mal, ihr werdet schon blutrünstig, oder? Oh, 600 Punkte. Wir werden besser. Digital können sie alles sein. Selbst wenn sie alt sind und eine Glatze haben wie ich, können sie sich mit jungen Mädchen treffen. In Badehosen am Strand. Ist das nicht Freiheit? Sie können querschnittsgelähmt und impotent sein und sich von heißen Asiatinnen vernaschen lassen. Da ist gerade was Neues rausgekommen. Nichts Pornos, sondern Ich-Perspektive. Der andere Ego-Shooter sozusagen. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Freiheit? Freiheit, ja. Ist das Streben nach Freiheit nicht letztlich immer ein Streben nach der Freiheit vom Körper? Dieser so klaren, so gnadenlosen Grenze? Ja, es gibt ja schon Sportler, die wollen sich die Beine amputieren lassen, um weiter springen und schneller laufen zu können. Nein, Mann! Oh, fuck! Scheiße! Komm. Komm her. Nochmal machst du. Nein! Fuck, Mann! Du Wichser! Schon wieder! Headshot, na was? Was? Willst du mich verarschen, Mann? Laber mich nicht voll, Mann! Willst du mich verarschen, Alter? Ist das dein Ernst? Willst du mich umbringen, oder was? Bam, Alter, da! In deine Fresse, Alter, in deine Fresse! Was ist los mit dir? Ist es für Frauen anders? Weil wir Kinder gebären? Körper machen in unserem Körper? Wir wissen, dass das unbequem ist, dass Leben auch wehtut. Dass Babys erstmal nur schreien und scheißen können, dass Hilflosigkeit dazugehört. Wir sind gezwungenermaßen konzipiert, das Unperfekte zu lieben. Die totale Verletzbarkeit des Menschen. Letztlich ist doch die Frage, ob wir, Männer wie Frauen, die körperlichen Grenzen, und das schließt Krankheit und Tod mit ein, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, akzeptieren oder nicht. Und was bedeutet in der neu entstehenden Welt Selbstverwirklichung? Unsere Großeltern waren der Ansicht, das Selbst müsse der Allgemeinheit dienen. Unsere Eltern wandten sich dagegen und suchten ihre Verwirklichung jenseits der Gemeinschaft, das, was sie Freiheit nannten. Das lassen wir gerade hinter uns. Wir erkennen, der Individualismus ist eine Selbstbegrenzung. Die Grenzen aber verschwinden, die Mauern fallen, auch ganz physisch. Wir erleben die Renaissance des Großraumbüros. Eine glänzende Renaissance. Der Arbeitsplatz wird zum Markt der Kommunikation. Arbeitsraum ist Lebensraum. Jetzt habe ich ihn vor der Linse. Wozu die gute alte Freizeit? Was ist das denn jetzt? Wenn der Bürostuhl der Ort unseres Abenteuers ist. Die Granate? Unser Entwicklungsschutz. Ich nehme das Maschinengewehr. Unser Weg und unser Ziel. Oh, wo war denn jetzt nochmal Ziel? Wir sind dabei zu lernen, uns selbst als unser Objekt. Liebevoll, aber bestimmt, Leute, an die anzunehmen. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Um stets das Beste aus uns rauszuholen. Das ist Selbstverwirklichung. Ihren Kindern wird das bereits viel selbstverständlicher sein, das wissen sie selbst, denn Kinder... Stirb! Gut, und schon wird man geweckt. Ich glaube, ich bin doch für Gewalt. Terrorismus als Notwehr. Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ich würde sagen, fuck shit, gib Frieden, Mann, und respawn, Loser. Nein, Mann! Gregor? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ab, du Noob. Das nächste Leben kommt bestimmt. Du hast... Oh nein! Nein, Mann, nein! Scheiße! Du hast mich umgebracht, Mann! Fuck! Fuck, hör auf, du Wichser! Ich bring dich um, Mann! Scheiße! Nein! Ah! Ah! bist ja ganz nass, deine Hose, der Stuhl. Ich fass es nicht. Du bist 20 Jahre alt und du hast dich voll angepinkelt. Nein! Der Krieg der Söhne, ein Hörspiel von Barbara Kenneweg. Mit Anne-Isabel Ziels, Timo Meitner, Toni de Meyer, Romanus Fuhrmann, Vincent Redetzky sowie Daniela Weber, Andrea, Aaron, Adrian, Julius, Arvid, Elias, Luis und Mama, Julian und Nils. Musik Lula Romero. Ton Kaspar Wollheim und Susanne Bronder. Assistenz Felix Lehmann. Regie Barbara Kenneweg. Das ist doch ein Abgrund hier. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015. Dramaturgie und Redaktion Regina Are.